Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Ganz weit, hoch oben im Norden, schon fast am Ende der Welt, liegt die Insel Berg. Hier leben die Wikinger und, aber das wissen wir ja schon, und wir wissen auch, dass sie sich mit den Drachen, die sie einst bekämpft hatten, angefreundet haben. Ach, aber was rede ich? Der junge Hicks, der gerade mit seinem Drachen ohne Zahn über die Insel fliegt, kann euch das viel besser erzählen. Das ist Berg. Das bestgehütete Geheimnis diesseits von, eigentlich von überall. Gut, es macht vielleicht nicht viel her, aber dieser feuchte Felsen hält ein paar Überraschungen bereit. Das Leben hier ist der Wahnsinn. Allerdings nichts für schwache Nerven. Während die meisten Leute nämlich Hobbys haben wie Schnitzen oder Stricken, haben wir Bergianer es mehr mit so Sachen wie Drachenrennen. Früher hatten wir ein kleines Drachenproblem. Aber das war vor 5 Jahren. Jetzt wohnen sie alle bei uns. Und mal ehrlich, warum auch nicht? Wir haben Spezialställe, einen All-You-Can-Eat-Futterspender, eine automatische Drachenwaschanlage und sogar einen 1A-Brandschutz, wenn ich das mal so sagen darf. Während Astrid mal wieder eines der Drachenrennen gewonnen hat, genießt Hicks seinen ruhigen Flug auf ohne Zahn übers Meer. Na gut, ganz so ruhig ist er nun auch wieder nicht. Ein paar Loopings und Sturzflüge sind schon dabei. Außerdem hatte Hicks einen Gleitfluganzug konstruiert, mit dem er selbstständig einige Zeit in der Luft bleiben kann. Er steigt mit ohne Zahn hoch über die Wolken und springt dann ab. Der kam ja wie aus dem Nichts. An deinem Solo-Gleitflug müssen wir echt arbeiten, mein Freund. Diese künstliche Schwanzflosse taugt nicht so recht zu Rettungsmanövern, ha? Als Hicks seinen Helm abnimmt und sich umsieht, entdeckt er unterhalb der Klippe ein Tal, das von einem unbekannten Berg überragt wird. Holla! Scheint, als hätten wir schon wieder was Neues gefunden. Hicks trägt den Berg gleich in seine Landkarte ein, die er ständig bei sich hat. Und? Wie wollen wir das hier nennen? Juckende Achselhöhle, okay. Was meinst du? Ob wir in dem Wald wohl den ein oder anderen Holzklau finden? Oder 1, 2 Exemplare vom flüsternden Tod? Wer weiß, vielleicht läuft uns ja auch endlich mal ein weiterer Nachtschatten über den Weg. Das wäre doch mal was. Und was meinst du? Fliegen wir weiter? Ganz unerwartet taucht plötzlich Astrid auf ihrem Drachen auf. Sie landet neben Hicks. Guten Tag, Milady. Wo haben wir uns denn rumgetrieben? Hallo. Ach, ich hab Wettkämpfe gewonnen und so. Die eigentliche Frage lautet, wo hast du dich rumgetrieben? Ich gehe meinem Vater aus dem Weg. Oh nein, was war denn jetzt schon wieder? Oh, das wird dir gefallen. Ich wache auf, die Sonne scheint, 2 schreckliche Schrecken sitzen trällernd auf dem Dach. Ich trotte langsam runter zum Frühstück, denke, die Welt ist in Ordnung und dann höre ich... Sohn, wir müssen reden. Nicht jetzt, Vater. Ich hab heute voll den Faulenzertag. Also erstmal kling ich ganz anders. Wen machst du nach? Und zweitens, was machst du da mit meinen Schultern? Ja, das ist wirklich eine schmeichelhafte Imitation. Jedenfalls sagt er... Du bist Bergs ganzer Stolz, mein Sohn. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Astrid ahmt Hicks wieder nach und wedelt mit ihren Händen in der Luft herum. Oh, danke, Vater. Ich bin auch total von mir beeindruckt. Seit wann mache ich denn sowas mit meinen Händen? Oh, jetzt gerade wieder. Na, okay, jetzt halt still. Das ist nicht zum Lachen. Du bist jetzt erwachsen. Und dass ich kein Stammesoberhaupt einen besseren Nachfolger wünschen könnte, dachte ich... Du bist Stammesoberhaupt. Bin noch auf der Suche. Ich weiß, dass ich nicht wie mein Vater bin. Und meine Mutter habe ich nie kennengelernt. Ja, also bin ich. Das, wonach du suchst, Hicks, das ist da draußen nicht zu finden. Es ist hier drin. Du weißt es vielleicht nur noch nicht. Astrid gibt Hicks einen Kuss auf die Wange, wischt sich danach aber sofort den Mund ab. Vielleicht. Aber weißt du, da draußen ist irgendwas. Ach komm, Hicks. Jetzt zeigt Hicks in das Tal mit dem großen Berg hinunter, hinter dem plötzlich Rauchschwaden aufsteigen. Die beiden springen auf ihre Drachen und fliegen los. Auf der Hinterseite des Berges, die ins Meer abfällt, entdecken sie eine zerstörte Festung, die von einer riesigen Eismasse eingeschlossen ist. Hicks bemerkt, dass ohne Zahn nervös wird. Was ist hier passiert? Ganz ruhig, mein Freund. Hicks, sieh mal! Feuer! Astrid, Achtung! Plötzlich tauchen zwischen den Trümmern Leute auf, die ein Fangnetz auf Sturmpfeil abschießen. Astrid wird von dem Netz getroffen und von ihrem Drachen heruntergeschleudert. Hicks reagiert schnell, unterfliegt mit ohne Zahn die fallende Astrid und fängt sie auf. Aber Sturmpfeil ist im Netz gefangen. Als er am Boden aufschlägt, stürzen sich die Männer auf ihn. Achtung, sein Schwanz! Schnürt die Beine zusammen! Als der Anführer der Männer ohne Zahn sieht, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen. Spinn ich oder ist das einer? Sturmpfeil! Achtung! Hicks und Astrid landen mit ohne Zahn direkt vor den Männern. Mit einem selbstgebauten Flammenwerfer hält Hicks die Männer auf Distanz. Astrid ist außer sich vor Wut. Was macht ihr da? Wieder da! Ich glaube, ich muss furzen. Das ist ja echt ein Nachtschatten. Ich dachte, die wären für immer verschwunden. Es scheint, unser Blatt hat sich gewendet, Jungs. Ich glaube nicht, dass Rago so einen in seiner Drachenarmee hat. Drachenarmee? Hey, wir wollen keinen Ärger haben. Ha! Das hättet ihr euch überlegen sollen, bevor ihr unsere ganzen Drachen geklaut und unsere Festung in die Luft gejagt habt. Ja, richtig. Moment. Ich verstehe kein einziges Wort. Ihr denkt, das waren wir? Ha! Drachen fangen ist so schon echt schwer genug. Auch ohne euch drachenreitende Weltverbesserer, die sich hier als Retter einschleichen. Was denn für Drachenrei... Außer uns gibt's noch andere Drachenreiter? Du meinst, außer deinem räuberischen Freund von gestern Nacht, sag du es mir. Ihr habt vielleicht einen eisspeienden Drachen auf eurer Seite. Aber wir haben eine Fangquote zu erfüllen. Was glaubt ihr, wie wir das jetzt Drago Blutfaust erklären sollen? Drago was Faust? Redest du dauernd so ein wirres Zeug? Er erwartet morgen eine neue Drachenlieferung für seine Armee. Und wenn Drago was nicht leiden kann, dann ausreden. Der Anführer macht seine Brust frei und zeigt auf ein Brandzeichen, das Drago ihm aufgedrückt hatte. Das hat er mir verpasst, als ich das letzte Mal mit leeren Händen aufgetaucht bin. Er hat versprochen, in Zukunft noch weit weniger gnädig zu sein. Hört mal, wir wissen weder was von einem Drachendieb, noch von einem eisspeienden Drachen, noch von eurem durchgeknallten Boss und seiner Drachenarmee, ja? Also gib uns unseren Drachen zurück und wir verschwinden. Du seltsamer, feindseliger Typ, den wir nicht kennen. Wie unhöflich von mir. Ich bin Eret. Sohn von Eret. Größter Drachenfänger der Welt. Immerhin gelingt es nicht jedem, einen Nachtschatten zu fangen. Und das ist ohne Zahn. Er sagt, wir verschwinden. Jetzt. Das sagen sie alle. Auf sie, Männer! Die Männer greifen an. Aber ohne Zahn reagiert schnell und schießt einen Feuerball auf den größten Eiszapfen. Der bricht ab und stürzt auf die Angreifer nieder, die im letzten Moment zur Seite springen. Hicks und Astrid nutzen die Gelegenheit und befreien Sturmpfeil. Dann springt jeder auf seinen Drachen und fliegt davon. Wütend schreit Eret ihnen nach. Eure Drachen, die könnt ihr vergessen! Habt ihr gehört? Drago wird sie sich alle holen! Hicks und Astrid fliegen so schnell es nur geht zum Dorf zurück. Dort fragt Haudrauf gerade Grobian, ob er Hicks gesehen hat. Wie Irgendeine Spur von ihm? Der ist bestimmt schon längst an die andere Ecke der Welt geflogen. Willst du den Lütten wirklich zum Dorfvorsteher machen? Du kannst auch deinen alten Teil noch ein bisschen verschieben. Ah, der ist soweit. Wirst schon sehen. Oh, endlich! In diesem Moment landen Astrid und Hicks im Dorf. Hahaha, da ist er ja! Na, der Stolz von Berg! Oh, lassen wir uns auch mal wieder auf der Arbeit blicken. Wie schön. Entschuldigung, wurde aufgehalten. Ach, Vater, können wir kurz reden? Doch bloß, dir brennt was unter den Nägeln. Nicht das, was du gern brennen sehen willst, aber ja. Ach, guter Mann. Na dann, Lektion 1. Ein Stammesoberhaupt dient seinem Volk. So, 41. Okay. Können wir uns bitte unter vier Augen... 41. Bin ich? Das bin ich. Ich bin der Nächste. Hey, ich war vor dir. Können wir uns nicht vielleicht unter vier... Entschuldigung, ich stehe hier schon den ganzen Tag. Okay, okay. Ich hätte gern so einen Hochsitzer mit ganz vielen Nieten und einem riesengroßen Stauraum. Kein Problem. Sollst du haben. Vater, ja. Das hier ist ein bisschen wichtiger, als Sättel zu bauen. Lektion 2. Keine Aufgabe ist zu klein, wenn sie dem Volk dient. Vater. Oh, Entschuldigung, Muffel. Ja. Ich würde dich wirklich gerne... Muffel, jetzt hast du die Esse wieder ausgehen lassen. Nun reicht's, Muffel. Hier von ein. Ich gebe dich zur Adoption das, frei. Bitte sehr. Vater. Jetzt du. Weitermachen. Mal im Ernst. Ich muss dir echt ganz dringend von dem neuen Land erzählen, das wir entdeckt haben. Schon wieder eins? Wieder neue Drachen? Dazu sind wir nicht lange genug geblieben. Die Leute da waren nicht unbedingt sehr freundlich. Ach, Tatsache? Hat sie dein Nachtschatten und der tödliche Nadder nicht in Begeisterungsstürme versetzt? Nein, diesmal war's anders. Nicht das übliche Reißausdrama, das wir sonst immer erleben. Diese Leute waren Tierfänger. Drachenfänger. Ihr hättet ihre Festung sehen sollen, komplett zerstört. Und dann waren da überall Eissplitter. Es war total verrückt. Ich hab sowas noch nie gesehen. Und das Schlimmste ist, die denken, wir waren das. Ihr zwei, ihr handelt euch irgendwann demnächst nochmal richtig Ärger ein. Nicht alle Leute stehen auf unseren Lebensstil. Jawohl, Grobian hat recht. Besser, wir bleiben unter uns. Und überhaupt, du hast Wichtigeres zu tun, mein Sohn. Wenn erst die große Neuigkeit verkündet ist. Diese Leute stellen eine Drachenarmee auf. Zumindest der Typ, für den sie arbeiten. Dargo... Bluterfaust oder sowas. Der holt sich eine blutige Faust an meinem Auge, wenn er mir meinen Drachen klaut. Oder meinen. Oh, Dumpfbacke. Hübsche Dumpfbacke. Ja. Blutfaust. Drago, Blutfaust. Ja, Moment. Du kennst den Typen? Plötzlich verfinstert sich Haudraufs Gesicht und er rennt durch das ganze Dorf. Fluchverbot für alle Drachen! Was? Warum? Tore schließen! Sturmschatten unterlassen! Moment, Moment! Was ist hier los? Auf geht's! Ihr habt's gehört! Alles dicht rein! Kein Drache oder Wikinger setzt einen Fuß von dieser Insel ohne meine Erlaubnis! Nur weil so ein Typ, den du von früher kennst, ewig weit weg mit den Säbeln rasselt? Nein, weil Drago Blutfaust ein Verrückter ist, ohne Gewissen und ohne Gnade. Und wenn er eine Drachenarmee aufstellt, mögen die Götter uns beistehen. Alle Tiere in die Gehege! Beeilung! Fliegen wir nochmal dahin. Folgen wir den Drachenfängern zu Drago und bringen den Mann zur Vernunft. Nein, wir verschanzen uns auf der Insel. Aber wir haben einen Friedensauftrag. Der Friede, Hex, ist vorbei. Ich muss dich für den Krieg rüsten. Krieg? Wenn uns Drago unsere Drachen nehmen will, Vater, können wir nicht warten, bis er hier auftaucht. Wir gehen zu ihm und überzeugen ihn. Es gibt Leute, Hicks, die lassen sich nicht überzeugen. Du musst dich jetzt vor allem um Berg kümmern. Ein Oberhaupt schützt die Seinen. Sicher die Stallungen! Verlege die Bombe! Hicks, bitte nicht! Ich muss. Beeilung! Astrid weiß genau, dass sich Hicks damit nicht zufrieden gibt. Und sie hat recht. Er springt auf seinen Drachen und fliegt davon. Hicks! Komm schon! Hicks, warte! Komm, Mädchen! Astrid will Hicks auf keinen Fall allein lassen, setzt sich auf Sturmpfeil und fliegt ihm hinterher. Zur gleichen Zeit befinden sich Eret und seine Männer auf See. Sie wollen schnellstmöglich viele Drachen fangen, um sie Drago zu bringen. Haltet die Augen offen, Jungs! Bei dem Wind sind wir vor Tagesanbruch bei Drago. Darum wird's gut sein, den Kahn mit Drachen vollzuladen, und zwar schnell! Wählerisch sein ist nicht! Einer von Erets Männern entdeckt zwei Drachen am Himmel. Es sind Hicks und Astrid, die direkt auf das Schiff zufliegen. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann haltet euch ran an die Backbordgeschütze! Netzkatapulte! Holt sie runter! Ihr zwei entwischt mir nicht nochmal! Feuer! Nachladen! Der Aufwand mit den Netzkatapulten ist völlig überflüssig, denn Hicks und Astrid landen freiwillig auf dem Schiff. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, wir kommen mit leeren Händen. Nein, heute ist ein Glückstag. Wir geben auf. Das macht einen Nachtschatten, einen tödlichen Nadder und zwei der besten Drachenreiter westlich von Luktuk. Da wird sich der Boss aber freuen, ha? Dürfen wir mal? Was soll das? Ohne Zahn? Bleib. Astrid starrt Hicks fassungslos an. Hicks öffnet die Laderaumluke und zieht Astrid mit hinunter. Will er sich mit ihr wirklich ausliefern? Die Drachen haben sich so gern beengt. Die bleiben so lange bei euch. Die machen keinen Ärger. Es sei denn, ihr macht welchen. Ihr wisst schon, Holzboot, weiter Ozean. Wie gut schwimmt ihr? Nicht gut. Fast vergessen. Gefangene mit Waffen, das geht doch nicht. Hicks gibt den Männern seine selbst entwickelte Wunderwaffe. Einen Schwertgriff, der als Handflammenwerfer, aber auch als Gassprüher benutzt werden kann. Das nennt sich Plan? Ja, genau das, was der Drachenfänger braucht. Eine Seite umhüllt die Klinge mit riesenhafter Albtraumspucke. Die andere sprüht wahnsinniges Zippergas. Ein einziger Funke reicht und... Es gibt eine Explosion. Was natürlich auch sofort getestet wird. Ja, genau. Sobald sie einen als Artgenossen sehen, kann man sogar die wildesten Drachen zähmen. Stimmt's, mein Freund? Her damit! Was spielst du hier für ein Spielchen? Kein Spiel. Wir wollen nur zu Drago. Warum? Weil ich seine Meinung zum Thema Drachen ändern werde. Der war gut. Er kann wahnsinnig überzeugend sein. Hat man erstmal seine Treue gewonnen, gibt es nichts, was ein Drache nicht für einen tun würde. Hier wirst du gar keine Meinung ändern. Ich kann deine ändern. Jetzt sofort. Auf der Stelle. Plötzlich tauchen weitere Drachenreiter auf und landen an Bord. Es sind Grobian, Rotzbacke und all die anderen. Darf ich fragen, was ihr hier wollt? Kann ich gesagt, wir wollen dich retten. Ich muss nicht gerettet werden. Es reicht. Als letzter landet Hau drauf auf dem Schiff. Sagt mal, kann es sein, dass ihr das falsche Schiff erwischt habt? Ich bin Eret, Sohn von... Weiter kommt Eret nicht, da Hau drauf ihn zur Seite stößt und Grobian ihm anschließend noch einen Schlag auf den Kopf verpasst. Zu guter Letzt setzt sich Grobians Drache auf ihn. Schaff das Ding von mir runter! Wollte noch einer was sagen? Hab ich's mir doch gedacht. Du, aufsatteln. Wir fliegen nach Hause. Nein. So was Verantwortungsloses habe ich... versuche, unsere Drachen zu retten und einen Krieg zu vermeiden. Wieso ist das verantwortungslos? Weil er den Krieg will, Sohn! Vor vielen Jahren gab es wegen der Drachenplage eine große Versammlung sämtlicher Stammesführer. In unsere Mitte kam ein Fremder aus einem fremden Land, von Narben übersät und gehüllt in einen Umhang aus Drachenhaut. Er trug keine Waffen und sprach leise. Er sagte, dass er Drago Blutfaust, ein Mann des Volkes sei und alles dran setze, die Menschheit von der Tyrannei der Drachen zu befreien. Er behauptete, er allein könne die Drachen beherrschen und für unsere Sicherheit sorgen, falls wir uns ihm unterwerfen und ihm folgen. Voll bescheuert. Der war gut. Ja, wir haben auch gelacht. Bis er sich in seinen Umhang hüllte und schrie, dann seht zu, wie er ohne mich zurechtkommt. Plötzlich stand das Dach in Flammen. Gepanzerte Drachen stiegen herab und haben die ganze Halle niedergebrannt. Ich war der Einzige, der entkommen konnte. Menschen, die ohne Verstand töten, denen kommt man mit Verstand nicht bei. Mag sein. Hicks, bitte! Ich versuche es trotzdem. Darin bin ich nämlich gut. Und wenn ich dich umstimmen konnte, dann kann ich ihn auch umstimmen. Komm, Kleiner. Los! Astrid will Hicks wieder folgen, aber Hau drauf hält sie zurück. Nein, du führst die anderen zurück nach Berg. Eine Meuterei am Tag reicht mir. Hoch über den Wolken, über dem Eismeer, versucht Hicks ohne Zahn zu beruhigen, der irgendwie nervös wirkt. Keine Angst, mein Freund. Ich werde nicht zulassen, dass dir irgendwas passiert. Versprochen. Wie aus dem Nichts taucht neben Ohne Zahn ein Drache auf mit einem Reiter in einer mächtigen Rüstung. Hicks sieht ihn aus dem Augenwinkel und denkt, es sei sein Vater. Ich glaub's nicht. Vater! Echt jetzt? Aber es ist nicht sein Vater, sondern ein Fremder. Das Gesicht ist nicht zu erkennen, da es von einer riesigen Maske verdeckt wird. Der Fremde mustert Hicks genau, bis plötzlich weitere Drachen ihren Weg kreuzen. Ein Drache packt Hicks mit seinen Krallen, reißt ihn von Ohne Zahn und fliegt mit ihm davon. Durch den gewaltigen Ruck kommt Ohne Zahn ins Trudeln und stürzt in das kalte Eismeer. Verzweifelt versucht er wieder herauszufliegen, aber seine Mechanik am Schwanz ist eingefroren. Hey! Ihr habt meinen Drachen zurückgelassen! Er kann alleine nicht fliegen! Er wird ertrinken! Der fremde Drachenreiter fliegt voran und alle Drachen folgen ihm. Der Flug endet auf einer Insel, im Inneren einer riesigen Eishöhle. Dort lässt der Drache Hicks fallen. Hey! Wir müssen noch mal zurück meinen Drachen holen! Hicks schaut nun den stummen Fremden an. Wer bist du? Der Drachendieb? Drago Blutfaust? Verstehst du überhaupt, was ich sage? Ein Drache kommt auf Hicks zugeflogen und lässt vor ihm etwas fallen. Es ist Ohne Zahn. Ohne Zahn! Alles gut, alles gut, alles gut. Ich freue mich auch, dass du da bist, mein Freund. Ich habe mir ganz schön Sorgen um dich gemacht. Auf Anweisung des markierten Drachenreiters speien alle Drachen vorsichtig Feuer, sodass die Höhle sich erwärmt. Der Fremde nähert sich jetzt Hicks, betastet sein Gesicht. Hicks? Der Fremde nimmt die Maske ab und zum Vorschein kommt eine Frau. Ist das möglich? Nach all den Jahren? Kenn ich dich von irgendwoher? Nein, du warst noch ein Baby. Aber eine Mutter vergisst nie. Komm. Hau drauf und Grobian haben sich inzwischen auf die Suche nach Hicks gemacht und haben auch das Eismeer erreicht. Dickköpfig, wie seine Mutter. Die hat auch immer Hummeln im Hintern. Och, er ist doch gerade mal 20. Und Wikinger, eine schlimmere Kombination gibt's nicht. Ha, ich weiß noch genau, wie stur und unvernünftig du damals warst. Tja, so viel hat sich seither nicht geändert. Du kennst ihn ja. Aufgeben ist nicht seine Sache, Grobian. Was ist, wenn Hicks Drago findet? Bevor wir ihn finden. Ah, solange der Nachtschatten bei ihm ist, wird Hicks nichts passieren. Es ist ein Nachtschatten. Hau drauf, Drache hat Hicks Witterung aufgenommen und fliegt in Richtung Eishöhle. Die geheimnisvolle Frau eilt mit Hicks durch die Gänge der Höhle. Sie möchte ihm etwas zeigen. Dabei ist sie so schnell, dass Hicks ihr kaum folgen kann. Jetzt warte doch mal einen Moment. Hier lang. Komm zurück. Komm. Du kannst doch nicht einfach sowas sagen und davonlaufen. Du bist meine Mutter? Ich meine, was? Ist dir klar, wie verrückt das klingt? Komm, schnell. Ich habe Fragen. Wo warst du die ganze Zeit? Was hast du gemacht? Es hat immer geheißen, du wärst tot. Alle Welt denkt, du wärst gefressen worden von... Der Satz bleibt Hicks im Hals stecken, als er mit seiner Mutter in ein großes Tal kommt, wo Tausende von Drachen leben. Hicks ist sprachlos. Erst nach einer Weile kann er seine Mutter ansprechen. Hier bist du gewesen, die letzten 20 Jahre? Du hast sie gerettet. Unfassbar. Du bist nicht wütend? Was? Nein, ich, keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, muss ich das erstmal begreifen. Diesem Regenschneider wurde durch ein Klingennetz der Flügel aufgeschlitzt. Und dieser arme, humpelnde Grunzer ist durch eine Baumfalle erblindet und dann völlig verängstigt dem Tod überlassen worden. Hicks Mutter fällt jetzt ohne Zahns mechanisches Schwanzende auf. Und was ist das? Manche von uns sind von Geburt an anders. Hicks Mutter erzählt ihrem Sohn, wie es früher in Berg zuging. Auf Berg galt das Motto, töte oder du wirst getötet. Ich aber habe immer an Frieden geglaubt. Hör auf! Ihr macht es nur noch schlimmer! Damit habe ich mich nicht sehr beliebt gemacht. Hicks! Eines Nachts brach ein Drache in unser Haus ein und fand dich in der Wiege. Ich kam angerannt, um dich zu beschützen. Doch was ich sah, war der Beweis für alles, woran ich glaubte. Das war keine bösartige Bestie, sondern ein kluges, einfühlsames Wesen, in dessen Seele ich meine eigene wiederfand. Der Drache sah Hicks liebevoll an. Ja, streichelte ihn sogar zärtlich. Dann kam Hautrauf reingestürmt und griff den Drachen an. Der konnte ihm aber ausweichen, packte Hicks Mutter und flog mit ihr davon. Hautrauf! Okay. Du und dein Vater, ihr wärt in dieser Nacht fast gestorben. Und das nur, weil ich keinen Drachen töten konnte. Ja, das liegt wohl in der Familie. Es brach mir das Herz, nicht wieder zurückzukehren. Aber ich glaubte, es wäre sicherer für dich, wenn ich es nicht tue. Auf einem Eisberg im Eismeer warten Astrid und die anderen auf die Rückkehr von Hautrauf und Grobian. Nebenbei essen sie getrockneten Fisch. Mir schmeckt das nicht, Leute. Die müssten mit Hicks mittlerweile längst zurück sein. Mir schmeckt das auch nicht. Ehret, Sohn von Ehret ist der Typ, von dem ich träume. Mein Ein und Alles. Baby, ich lass mir Gesichtsbehaarung wachsen für dich. Ich mir auch. Und wenn Drago sie abgeknallt hat? Und wenn sie unsere Hilfe brauchen? Wir müssen sie ganz schnell finden. Moment, was? Aber haut auf, was er gesagt hat. Es spielt keine Rolle, was er gesagt hat, wenn man sie gefangen genommen hat. Kommt jetzt! Das Schiff von Ehret liegt ganz in der Nähe vor Anker. Und die Stimmung an Bord ist alles andere als gut. Fahren wir jetzt zurück? Wir fahren nirgendwo hin. Wir haben nichts zu verkaufen. Nicht ein Stück, das wir unser nennen können. Wir brauchen ganz dringend ein paar Drachen. Und zwar schnell! Astrid rast im Sturzflug auf das Schiff zu und lässt Sturmpfeil Ehret packen. Zappelnd und schreiend hängt er nun in den Klauen des Drachen. So ein Wunsch ist gefährlich. Macht was! Ehret, Sohn von Ehret! Ehret! Was wird das? Eine Entführung? Ja, kann er mit mir reiten, Kanne? Kanne. Du wirst uns den Weg zu Drago zeigen. Drachenreitern dabei helfen, sich in Dragos Lager einzuschmuggeln? Dann bring mich gleich um. Das lässt sich einrichten. Sturmfall, lass fallen. Feines Mädchen. Sturmfall, hol! Sturmpfeil jagt dem fallenden Ehret hinterher und fängt ihn wieder auf. Ist gut! Alles klar! Ich bringe euch zu Drago! Klappt immer wieder. Nach dem Essen machen Walker und Hicks mit dem Drachen einen Ausflug übers Meer. Ach, wenn ich hier oben bin, dann spüre ich nicht mal die Kälte. Ich fühle mich einfach frei. Das ist genau das, was das Leben als Drache ausmacht. Als sie auf einem Gletscher eine Pause einlegen, wird Walker bewusst, wie sehr Hicks ihr doch ähnlich ist und wie viel wichtige Zeit sie verloren hat. Die ganze Zeit warst du so wie ich. Und wo bin ich gewesen? Es tut mir so leid, Hicks, mein Sohn. Können wir einen Neuanfang wagen? Gibst du mir noch eine Chance? Ich könnte dir alles beibringen, was ich die letzten 20 Jahre gelernt habe. Zum Beispiel... Wow. Jetzt bekommst du auch die engen Kurven. Hast du davon gewusst? Jeder Drache hat seine Geheimnisse. Und ich werde sie dir alle zeigen. Wir werden jedes Geheimnis lüften, jede letzte Spezies zusammenfinden, als Mutter und Sohn. Diese Gabe, Hicks, haben wir beide. Sie verbindet uns. Das ist dein Wesen, mein Sohn. Unser Wesen. Wir zwei werden die Welt für alle Drachen verändern. Es wird eine bessere, sicherere Welt. Ja, ich meine, das klingt super. Ach, das ist genial. Dann können wir ja zu zweit zu Drago gehen und mit ihm reden. Was? Keiner kann mit Drago reden. Aber wir müssen doch... Nein, wir müssen die unseren schützen. Jetzt komm, wir fliegen zurück. Erit führt Astrid und die anderen in die Nähe von Dragos Lager. Als sie landen, setzt sich Sturmpfeil auf ihn drauf. Ist gut jetzt, ich habe euch hergeführt. Jetzt nimm das Ding von mir runter. Nimm einem Drachen nie sein Spielzeug weg. Du hast echt gar keine Ahnung. Warum muss immer mir sowas passieren? Sturmpfeil legt sich nun ganz auf Erit, damit er auch ja nicht fliehen kann. Astrid und die anderen laufen zum Rande einer Klippe und schauen vorsichtig hinunter. Unter ihnen liegen Dragos Schiffe und sein Lager. Zwischen den Schiffen steigen aus dem Wasser riesige Blasen auf. Was ist das da unten? Großer Blasendurchmesser, gewaltige Lungen, Tiefseebewohner. Könnte ein Klasse 5 Leviathan sein, vielleicht sogar 6. Doch zu einer Antwort kommen sie nicht. Dragos Männer haben sie entdeckt, betäuben mit Pfeilen die Drachen und nehmen die Freunde gefangen. Drago ist an Deck seines Hauptschiffes, als ihm die Gefangenen vorgeführt werden. Erit nutzt die Situation für sich aus. Drago! Lass mich los! So eine Freude, mein Freund. Hast du schön warm hier oben? Tja, wie du siehst, bin ich pünktlich zur Stelle. Mit einer frischen Ladung Drachen. Wie versprochen. Er reißt sich los. Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Lass das Tauwerk los. Hakenzahn versucht, sich zu befreien. Drago geht auf ihn zu, drückt seinen Kopf zu Boden und stellt ihm seinen Fuß auf die Nüstern. Hakenzahn versucht, sich zu befreien. Drago geht auf ihn zu, drückt seinen Kopf zu Boden und stellt ihm seinen Fuß auf die Nüstern. Hakenzahn! Hey! Ey, was soll das? Ab jetzt wirst du mir gehören. Und als kleines Bonbon habe ich dir auch gleich die Reiter mitgebracht. Kostet nichts extra. Was? Soll das ein Witz sein? Oh, du warst so perfekt. So wie es aussieht, gibt's dann ganz... Ein Haufen von denen. Die greifen. Drago packt Erit am Hals und drückt zu. Wie viele? Drago hat die beiden jedenfalls nicht. Wie viele? Hunderte. Eine ganze Insel voll. Kein Grund zur Panik. Meine Männer sind gerade dabei, sie zur Strecke zu bringen. Keiner erfährt, wo du dich versteckst. Das verspreche ich dir. Oh doch, klar, Fandis. Sie vermissen uns ja und haben Spürdrachen. Wenn du es wagst, uns anzurühren, dann wird Hicks dir dein... Hicks wer? Der ist kein Problem. Ehrlich, vertraut mir. Er ist ja nur der Sohn von Haudrauf dem Stoischen und sein Thronfolger auf Berg. Und der größte Drachenmeister, den die Welt je gesehen hat. Drachenmeister? Ich allein bin Herrscher über die Drachen. Fehlanzeige. Und wenn du uns nicht gehen lässt, und zwar auf der Stelle, dann prescht er auf seinem Nachtschatten hier durch und zerschmettert deine Flotte in kleine Splitter. Und dann heulen sie wie kleine Babys. Hübsch und witzig. Gut, ja. Wie Babys. Die heulen ja immer. So ganz winzige. Erst war es nur ein Reiter. Und jetzt ist es ganz Berg. Und du führst sie zu mir. Drago! Alle Vorbereitungen einstellen! Wir müssen das Nest der Drachenreiter unverzüglich angreifen. Und dann bringen wir zur Strecke ihren Alpha. Und danach vernichten wir Berg. Drago! Hinfort mit ihm. Drago, bitte! Als Dragos Männer Eret beseitigen wollen, stellt sich Sturmpfeil vor ihn, um ihn zu schützen. Sofort fliegen Pfeile auf Sturmpfeil und er sackt zusammen. Nein! Hicks will nicht mehr länger warten und Drago jetzt auf eigene Faust suchen. Er macht sich abflugbereit. Tja, mein Freund. Wir können hier nicht bleiben und darauf warten, dass Drago uns angreift. Wir müssen ihn vorher finden. Dann los. Plötzlich nähert sich jemand Hicks von hinten und hält ihm den Mund zu. Ganz ruhig. Ich glaube, ich spinne. Wie bist du hier reingekommen? Genau so, wie wir dich rausholen. Ja, die Luft ist rein. Nein, warte, komm. Ich kann... Moment. Hau drauf, packt seinen Sohn am Arm und zieht ihn in die Höhle hinein, wo Grobian auf die beiden wartet. Ohne Zahn folgt ihnen. Vater, nein, ich kann nicht. Ich muss dir dringend was sagen. Ja, das erzählst du mir unterwegs. Das ist jetzt eher keine Information für unterwegs. Genug, es reicht nicht. Mehr so von der Sorte weltbewegende Entwicklung. Ja, setz es auf die Liste. Ja, Vater, das ist aber ausnahmsweise mal eine Überraschung, die dir gefallen wird. Versprochen. Du, Mann, musst das nur sensibel angehen. Das heißt... Ich glaube, das ist jetzt eher Chefsache. Hä? Oh, Backe. Oh, Vater, geht das auch ohne Schwert, bitte? Als Hau drauf mit gezogenem Schwert in den Hauptteil der Höhle kommt, steht plötzlich Valka vor ihm. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er sie an und lässt das Schwert fallen. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst, Hau drauf. Du wirst sagen, wie konnte ich nur? Einfach wegbleiben all die Jahre. Warum bin ich nicht zu dir zurückgekommen? Zu unserem Sohn? Tja, was für Anzeichen gab es, dass du dich jemals änderst, Hau drauf? Oder irgendwer sonst auf Berg? Wie oft habe ich dich angefleht, mit den Kämpfen aufzuhören, andere Wege zu finden? Aber hat einer von euch zugehört? Deswegen habe ich nie geheiratet. Deswegen und wegen noch was anderem. Ich weiß, ich hätte dich mit Hicks nicht alleine lassen dürfen. Aber ich dachte, er ist ohne mich besser dran. Das war ein Fehler. Das weiß ich jetzt auch. Aber... Oh, sei nicht so stoisch, Hau drauf. Nur zu. Schrei, schimpfe, sag irgendwas. Aber Hau drauf sieht sie nur an und streichelt ihre Wange. Du bist so schön wie an dem Tag, als ich dich verloren habe. Dann küsst er sie. Auf Dragos Schiff wird alles fürs Plankenlaufen fertig gemacht. Der Erste, der über Bord gehen soll, ist Eret. Astrid und die anderen sollen dann die Nächsten sein. Kann der Tag noch schlimmer werden? Lass mal überlegen. Wir hüpfen gleich in eiskaltes Wasser und ertrinken. Sieht erfrischend aus. Bitte, Ladies first. Ja, du stinkender, mieser Haufen Drachen. Runter! Das war das Stichwort für Astrid. Sie duckt sich, Eret schlägt die beiden Wachen nieder und entreißt ihnen die Speere. Raffnus ist beeindruckt. Warnt die anderen! Zeig ihnen, du Sohn von einem Eret! Aber die paar Wachen, die herbeigelaufen kommen, sind schnell überwältigt. Eret übernimmt das Kommando. Und? Gehen wir jetzt eure Drachen retten und verschwinden hier, oder was? Durchsucht jede Falle. Irgendwo müssen sie sein. In einem dunklen Raum unter Deck findet Eret Sturmpfeil. Langsam geht er auf den Drachen zu und legt vorsichtig seine Hand auf dessen Nüstern. Ich danke dir, dass du mir das Leben gerettet hast. Ich würde mich gern dafür revanchieren. Hau drauf versucht, Walker zu überreden, wieder mit nach Berg zu kommen. Hicks ist überglücklich. Du wirst es nicht wiedererkennen, Mutter. Ich sag's dir. Wo wir früher Waffen gemacht haben, da bauen wir jetzt Sättel. Flügelgeschirre. Wir reparieren sogar Drachenzähne. Du glaubst nicht, was sich alles verändert hat. Ja, dein Sohn hat Berg zum Besseren verändert. Den Jungen haben wir gut hingekriegt, weil... Danke, Vater. Walker hat etwas zu essen vorbereitet. Allerdings fällt es ihr aus der... Meiner Kochkünste wegen habe ich dich nicht geheiratet. Das will ich auch nicht hoffen. Mit ihren Hackbällchen kann man mehr Tiere erlegen als mit einer Streitaxt. Da sind immer noch ein paar Unverdaute hier drin. Und wenn du erstmal wieder bei uns wohnst, mit deinen ganzen Drachen, dann hat Drago sowieso keine Chance. Es wird alles wieder gut. Nicht so hastig, Sohn. Das ist alles ein bisschen viel. Kommst du wieder nach Hause? Möchtest du denn wieder meine Frau sein? Dann werden wir wieder eine Familie. Was sagst du? Ja. Großartig! Und kochen tue ich. Odin sei Dank hast du nicht auf mich gehört, Sohn. Sonst hätten wir uns nie gefunden. Ohne Zahn? Ohne Zahn ist irritiert, dass plötzlich alle Drachen in die Luft steigen und hektisch hin und her fliegen. Was ist hier los? Drago und seine Männer liegen vor Valkas Insel und nehmen den Berg mit der Eishöhle unter Beschuss. Oh. Nachladen! Feuer! Oh nein. Ball! Ist ja gut. Wir ziehen jetzt wieder an einem Strang. Was schlägst du vor? Wir müssen die Drachen retten. Jawohl, alles klar. Komm, mein Sohn. Drago hat ein genaues Ziel vor Augen und lässt den Berg unter Dauerfeuer nehmen. Wir müssen den Alpha rauslocken! Halte die Fallen bereit! Jetzt tauchen Eret, Astrid und die anderen auf und lassen ihre Drachen auf Dragos Geschütze feuern. Überraschung! Yeah! Macht kurzen Prozess! Aber dann greifen auch Hicks, Grobian und Hau drauf in das Kampfgeschehen ein. Hicks trifft während des Fluges auf Eret und Astrid. Willkommen an Bord, Drachenreiter! Danke! Oder auch nicht! Wo hast du bloß gesteckt? Ach, weißt du, Mutter und ich hatten uns viel zu erzählen. Drago schreit so laut er kann. Und aus dem Meer taucht ein weiterer mächtiger Alpha-Drache auf. Walker kann es nicht glauben. Nein. Komm schon! Nein! Vernichte den Alpha! Walker schlägt auf Drago ein, aber der kräftige Hühne stößt sie zu Boden. Dann hebt er seinen Speer gegen sie. In diesem Moment erhält er einen Schlag auf den Kopf und geht zu Boden. Es ist Haut drauf, der seiner Walker zu Hilfe gekommen ist. Danke. Für dich, mein Herz, tue ich alles. Haut drauf geht nun auf Drago zu, der wieder aufgestanden ist. Inzwischen beginnen die beiden Alpha-Drachen zu kämpfen. Weil, meinst du kannst sie aufhalten? Ich tue mein Bestes. Komm, Wolkenspringer! Du! Ich hab dich verbrennen sehen! Um mich zu töten, brauchst du mehr als ein bisschen Feuer! Während die beiden Männer aufeinander losgehen, versucht Walker, die beiden Alpha-Drachen zu trennen. Aber sie schafft es nicht und muss sich selbst in Sicherheit bringen. Dann geschieht es. Dragos Alpha-Drache wirft Walkers weißen Alpha-Drachen um und stößt mit seinen riesigen Hörnern zu. Der weiße Alpha-Drache ist tot. Alle Drachen wenden sich nun dem Sieger zu und zeigen ihm ihre Unterwürfigkeit. Drago hat sein Ziel erreicht. Wir haben gesiegt. Und jetzt vernichte sie! Nein. Der Alpha-Drache greift nun Walker an. Haudrauf gelingt es, sie im letzten Moment aus der Gefahrenzone zu bringen. Aber der Alpha-Drache gibt nicht auf. Walker und Haudrauf befinden sich in größter Gefahr. Aufhören! Hicks landet vor Drago und versucht, mit ihm zu reden. Aufhören! Das ist der große Drachenmeister! Der Sohn von Haudrauf, dem Stoischen? Was für eine Schande muss das für ihn sein? So viele Verluste. Und wofür das alles? Nur um unbesiegbar zu werden? Um die Welt zu beherrschen? Drachen, das sind tolle, liebenswerte Wesen, die Menschen zusammenbringen können. Oder sie auseinanderreißen. Drago fasst an seine linke Schulter und nimmt eine Armprothese ab. Ich weiß, was es bedeutet, ein Leben in Angst zu führen. Zu sehen, wie mein Dorf niederbrennt und meine Familie ausgelöscht wird. Doch selbst als kleiner Junge, der vor dem Nichts stand, habe ich geschworen, über den Schrecken der Drachen hinauszuwachsen. Und die Menschen auf dieser Welt davon zu befreien. Wozu dann eine Drachenarmee? Nun, man braucht Drachen, um andere Drachen zu bezwingen. Vielleicht brauchst du die Drachen ja auch, um andere Leute zu bezwingen. Um die Leute in Schach zu halten, die dir folgen. Und die loszuwerden, die sich weigern. Schlaues Bürschchen. Die Welt wünscht sich Frieden. Und wir haben die Antwort. Bei uns auf Berg. Ich zeig's dir, wenn du mich lässt. Nein! Ich werde dir etwas zeigen. Drago brüllt aus vollem Hals. Der Alpha-Drache lässt von Walker und Haudrauf ab, die in einer engen Felsnische kauern, und stapft auf seinen Herrn zu. Kein Drache widersetzt sich dem Befehl des Alpha. Das heißt, derjenige, der den Alpha beherrscht, beherrscht auch alle anderen. Ohne Zahn? Ohne Zahn, alles klar, mein Freund? Ohne Zahn windet sich. Es scheint, als würde er sich gegen etwas wehren. Der Alpha starrt ihn mit seinen riesigen, hypnotischen Augen an. Was hast du denn? Erlebe wahre Kraft. Die Kraft des Willens über andere. Angesichts ihrer bist du ein Nichts. Plötzlich verändert sich der Ausdruck in Ohnezahns Augen. Er ist kalt und eisig. Drago zeigt auf Hicks. Ohnezahn dreht sich zu ihm um. Was hat er dir gerade gesagt? Haudrauf, Walker und Grobian haben gesehen, dass Hicks bei Drago und dem Alpha steht. Schnell laufen sie zu ihnen rüber. Drohend nähert sich Ohnezahn Hicks. Ohnezahn, komm schon! Was ist denn mit dir los? Nein, nein, nein, nein, komm schon! Was soll das? Lass das sein! Hör auf! Reiß dich zusammen! Ohnezahn reißt das Maul auf und faucht Hicks an. Haudrauf ist fast bei ihm. Nicht! Hicks! Zahn! Vater! Nicht! Ohne Zahn schmeißt eine Feuerkugel auf Hicks. In diesem Moment springt Haudrauf vor seinen Sohn und wird von der Feuerkugel getroffen. Er sackt zu Boden. Inzwischen sind auch Walker und die anderen angekommen. Vater! Haudrauf! Walker legt ihren Kopf auf Haudraufs Brust, aber sein Herz schlägt nicht mehr. Sie sieht ihrem Sohn in die Augen und Hicks versteht. Vater, nein, du. Drago und sein Alpha wenden sich ab. In diesem Moment bricht auch der Bann zwischen dem Alpha und Ohnezahn. Als Ohnezahn sieht, dass Haudrauf leblos am Boden liegt, geht er zu ihm und stupst ihn an. Nein, lass ihn in Frieden! Weg da, verschwinde! Hau ab! Ohnezahn erschrickt und zieht sich zurück. Es ist nicht seine Schuld, das weißt du. Gute Drachen in der Gewalt von bösen Menschen. Nein, warte, bleib hier! Tun böse Dinge. Drago schnappt sich nun Ohnezahn und fliegt mit ihm davon. Los! Trommelt die Männer zusammen und folgt mir nach Berg! Ohnezahn! Nein, nicht! Drago und seine Horden ziehen los. Für Haudrauf wird nun die Reise ins Valhalla vorbereitet. Sein Leichnam wird auf ein Schiff gebettet, das ihn zu seinen Vorfahren bringen soll. Mögen die Walküren dich willkommen heißen und dich durch Odins großes Schlachtfeld führen. Mögen sie deinen Namen preisen in Liebe und Raserei, auf dass wir ihn schallen hören aus den Tiefen von Valhall und wissen, dass du an der Tafel der Könige Platz genommen hast, wie es dir zusteht. Denn ein großer Mann ist gefallen. Ein Krieger, ein Stammesoberhaupt, ein Vater, ein Freund. Langsam treibt das Schiff aufs Meer hinaus. Die Wikinger schießen nun brennende Pfeile auf das Schiff und setzen es in Brand. Tut mir leid, Vater. Ich bin nicht das Stammesoberhaupt, das du dir immer gewünscht hast. Und ich bin auch nicht der Friedenswächter, für den ich mich gehalten habe. Ich weiß nicht. Du kamst so früh in diese Welt. Du warst so klitzeklein. So schwach. So zerbrechlich. Ich hatte Angst, dass du es nicht schaffst. Aber dein Vater, der hat nie daran gezweifelt. Er hat immer gesagt, dass du mal der Stärkste von allen sein wirst. Und er hatte recht. Du hast das Herz eines Stammesoberhaupts und die Seele eines Drachen. Du allein bist in der Lage, unsere Welten zu vereinen. Das bist du, Sohn. Ich hatte solche Angst davor, zu werden wie mein Vater. Vor allem, weil ich dachte, dass ich das gar nicht schaffe. Denn wie wird man jemand, der so groß ist, so tapfer, so selbstlos? Das kann man wohl nur versuchen. Ein Oberhaupt schützt die Seinen. Wir fliegen nach Berg zurück. Mit was? Er hat sich alle Drachen gekrallt. Nicht alle, Raphnus. Die Jung- und Babydrachen sind noch in der Höhle. Und so fliegen sie auf ihnen, wenn auch etwas holprig, nach Berg. Ich will doch nicht sterben! Wir können auf den Dingern nicht fliegen! Ach, echt, ja? Meinst du nicht, dass der große Überwilder auch Gewalt über die hier hat? Das sind Babys. Die hören auf gar keinen. Ja, so wie wir. Das ist doch sehr gefährlich, Gott. Böse Zungen würden sagen, der Plan ist unausgereift. Dann ist ja gut, dass ich nie zuhöre. Wie lautet dein Plan? Ohne Zanon und Drago den Kopf runter! Den Kopf runterhauen, genau! Oh, aua! Drago und seine Horden sind unterdessen in Berg eingefallen. Euer Oberhaupt ist tot! Oh, Drago, das kann doch nicht sein! Keiner kann euch mehr beschützen! Als endlich auch Higgs und die anderen Berg erreichen, hat Drago bereits alles unter Kontrolle. Natürlich auch die Drachen. Nein. Er hat alle Drachen mitgenommen. Versucht, den Alpha so abzulenken, dass er ohne Zahn aus dem Blickfeld verliert. Jetzt werden sie von den Bewohnern Bergs entdeckt. Da ist Higgs! Da ist Higgs! Ja, er rettet uns! Drago hat mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass Higgs mit den anderen nach Berg zurückkommen würde. Higgs fliegt mit dem Babydrachen direkt auf Drago zu, der auf ohne Zahn sitzt. Nichts passiert! Dich loszuwerden ist ganz schön schwer, das steht fest. Ohne Zahn. Hey, ich bin's, mein Freund. Ich bin's. Hier bin ich, mein Freund. Komm zu mir zurück. Er gehört dir jetzt nicht mehr. Er gehört jetzt dem Alpha. Aber bitte, oh großer Drachenmeister, hol ihn dir. Versuch's. Ein zweites Mal wird er dich nicht verfehlen. Es war nicht deine Schuld, mein Freund. Du wurdest dazu gezwungen. Du hättest ihm nie was getan. Du würdest mir nie was tun. Higgs fliegt so nah an Ohne Zahn heran, dass er ihm seine Hand auf den Kopf legen kann. Ohne Zahn bleibt ganz ruhig. Drago ist erstaunt. Sag, wie machst du das? Bitte, du bist mein bester Freund, Kleiner. Mein bester Freund. Higgs Stimme dringt tief in Ohne Zahns Bewusstsein ein und der Bann des Alpha-Drachen wird gebrochen. Ohne Zahn ist wieder er selbst. So ist brav, das ist gut. Hier bin ich. Genug! Drago wird wütend und schlägt auf Ohne Zahn ein, der ihn aber abwirft. Drago stürzt in die Tiefe und landet auf einem der Hörner des Alpha-Drachen. Higgs springt von dem Babydrachen auf Ohne Zahn. Drago brüllt den Alpha-Drachen an. Mach doch was! Wir müssen sie irgendwie trennen, die beiden. Higgs verbindet Ohne Zahn die Augen, damit ihn der Alpha nicht wieder hypnotisieren kann. Wir müssen ihn ausblenden, Ohne Zahn. Vertraust du mir, mein Freund? Wir schaffen das. Du und ich zusammen. Vereint. Higgs fliegt jetzt direkt auf den Alpha zu. Die Bewohner Bergs und all seine Freunde jubeln. Ja, Süßer, mach ihn platt! Du schaffst das! Higgs! Hol ihn dir! Bring ihn in deine Gewalt! Blend ihn aus, Ohne Zahn! Halt sie auf! Jetzt! Geschickt lenkt Higgs Ohne Zahn über den Kopf des Alphas, sprüht ihn mit einer Gaswolke ein und lässt sie von Ohne Zahn entzünden. Es gibt eine gewaltige Explosion und der grelle Lichtblitz blendet den Alpha. Drago wird durch den Druck an Land geschleudert und sein mächtiger Drache versinkt im Meer. Higgs landet nun vor Drago. Jetzt ist alles vorbei. Das hättest du gern. Plötzlich taucht hinter Higgs der Alpha aus dem Meer auf. Noch bevor Higgs irgendetwas unternehmen kann, speit der Alpha eine Eisfontäne auf ihn und Ohne Zahn. Oh nein! Ah! Die beiden sind nun in einer dicken Eisschicht eingeschlossen. Als Valka das sieht, eilt sie zu ihnen. Nein! Mein Junge. Doch dann schreckt Valka zurück. Im Innern des Eisblocks erscheint ein Licht, das immer größer und greller wird, bis der Eisblock zerplatzt. Hicks und Ohnezahn sind wieder frei. Ohnezahn fliegt drohend auf den Alpha zu. Er fordert den Alpha heraus! Um dich zu beschützen! Immer wieder attackiert Ohnezahn den Alpha mit Feuerbällen. Drago versteht nicht, warum sich der Alpha nicht zur Wehr setzt. Jetzt verliert der Alpha die Kontrolle über die anderen Drachen, die alle wieder sie selbst sind und Ohnezahn bei seinem Angriff helfen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nein! Du musst dich wehren! Wehr dich! Wehr dich! Der Alpha ist schon sehr geschwächt. Die Übermacht ist einfach zu groß. Was ist mit dir? Hast du es jetzt verstanden? Das ist die Art, wie man sich die Treue von Drachen verdient. Beende es! Sofort! Niemals! Komm schon! Noch einmal versucht der Alpha anzugreifen, aber die Feuerkraft der unendlich vielen Drachen lässt ihn nun endgültig zurückweichen. Hicks schaut den erschöpften Alpha eindringlich an. Der Alpha beschützt sie alle. Der Alpha dreht sich dem Meer zu und stürzt sich mit Drago in die Flut. Hicks wendet sich Ohnezahn zu und streicht ihm liebevoll über die Nüstern. Du verblüffst mich immer wieder, mein Freund. Danke. Und dann schlägt ihm Ohnezahn übers Gesicht, während alle anderen auf ihre geliebten Drachen zulaufen. Was? Ohnezahn, du weißt doch, dass die Flecken nicht rausgehen. Komm, lass dich rein! Lass dich umarmen, meine Hübsche! Oh, komm her und lass uns kuscheln, Muffelchen! Eret kommt nun lachend auf Hicks zu. Das war ein ziemlich amtliches Drachengerangel da vorhin. Du wärst ein ganz guter Drachenfänger. Oh! Weißt du, Schädelbrecher, der braucht jetzt jemanden, der für ihn sorgt. Meinst du mich? Es wäre mir eine Ehre. Dein Vater wäre jetzt mindestens genauso stolz wie ich. Danke. Ich bin so froh, dass du hier bist, Mutter. Und hier werde ich bleiben. Astrid steht vor Hicks, tippt erst mit dem Finger auf sein Herz und piekst ihn dann in seinen Magen. Siehst du? Ich sag doch, du hast es hier drin. Ah, immer noch die gleiche Nummer. Das ist so lustig. Komm her, du. Hicks zieht Astrid an sich und küsst sie. Das Stamm ist überhaupt ist heimgekehrt! Wuhu! Ja! Ja! Ja! Lang lebe Hicks! Lang lebe Hicks! Lang lebe Hicks! Lang lebe Hicks! Das ist Berg. Ein bisschen zertrampelt, zerstört und vereist, aber ein Zuhause. Unser Zuhause. Die, die uns angegriffen haben, sind gnadenlos und verrückt. Aber die, die sie aufgehalten haben, die sind noch ein Zahn schärfer. Wir sind vielleicht nicht viele, aber wir stehen für etwas, das größer ist als alles, was die Welt gegen uns aufbieten kann. Wir sind die Stimme des Friedens. Und Stück für Stück werden wir diese Welt verändern. Wir haben nämlich etwas, was die anderen nicht haben. Ja, klar, die haben ihre Armeen und ihre Flotten. Aber wir haben unsere Drachen!